steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Zähle so viel Money jeden Tag, ich finde es echt geil. Mein Swagger ist total außer Kontrolle, ich bin echt nice. Kannst du es verstehen, ich bin dieser MVP jetzt. Ich und meine Jungs, wir hängen ab im VIP-Zelt. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Deine Mutter kommt zu mir und sie blowt den Kopf. Ich arbeite hart, doch auf Partys bin ich noch krasser. Mr. Money Boy, ich bin dieser Blockhustler. Knick-Knack, Paddywhack, ich bin jetzt so dope, also geh weg. Dummer Keck, gib mir jetzt das Koks. Baby, ich bin da, chill beim BMW-Händler. Du fährst VW, ich kauf mir nen BMW-Penner. Yeah, ich bin der Shit, Bitches. Turn my swagger on, getting money, I'm a rich nigga. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Oh-oh, Swagger on a zillion. Ich bin geil und ficke ein paar Bitches aus Brasilien. Mein Haus ist groß, ich bin jetzt in dem Building. Fotografen putzen Pics im Busch, so wie Wilhelm. Porsche Cayenne, ich bin Sportwagen-Fan. Du bist eine Snitch, die vor Gericht sofort Namen nennt. Ich bin Max B, Homie, you can stop the wave. Ich bin Drogendealer, ich vertick am Block das Age. Gangsters wollen spitten, doch mein Swag ist so official. Und mein neues Mixtape gibt es nur als Crack Dealer Edition. Also sag es allen weiter, ich bin heißer jetzt als Megan Fox. Und bleibe dieser Typ, der einfach alle seine Gegner boxt. My man, das hier ist 21. Ich bin ein Gangstermann, Black Card. Ich kauf gleich die Bahn, nicht nur Getränke, Mann. Yeah, ich hebe ab und flieg zum Mars jetzt. Turn my Swagger on, ich spitte 100.000 Bars, yes. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money.